Heimat! Molto romantico, eh? Ecco, questa bellezza, die liebliche Helene, Elisabeths ältere Schwester. Und das ist die stolze Mutter Ludovica. Sie hat einen Brief erhalten von ihrer Schwester Sophie, der Mutter des Kaisers von Österreich. Und darum musste die ganze Verwandtschaft antanzen. Schön, euch alle zu sehen. Ich möchte, dass ihr wisst, bald wird etwas geschehen, das sehr bedeutsam ist. Was macht sie sich so wichtig? Was spielt sie sich so auf? Unsere Familie steigt empor. Veronique Marx. Helene habe ich schon lang zu hohem ausersehen. Seht das Mädchen euch an, gebildet, klug und schön. Nicht so schön wie unsere, was sieht sie bloß so an? Ich werd mit Nene nach Bad Ischl fahren. Von mir aus. Sehr bedeutsam ist das alles. Bad Ischl. Und deshalb sind wir hergekommen. Dort treffen wir im August Helenes Tante Sophie. Sie schrieb, sie möchte uns sehen. Den Grund erratet ihr nie. Das ist ja des Kaisers Mutter. Dann ist doch der Kaiser dort. Sie möchte, dass Franz Josef sich mit Helene trifft. Meine Helene wird Kaiserin von Österreich. Helene Kaiserin, undenkbar. So ein Glück. Da werden sich die Herzogen bald zu fein sein. Gratulation. Bravo. Bei dem Vater? Peinlich. Was für Aussichten. Ich und der Kaiser? Ich kann es doch gar nicht glauben. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch Sissi. Das ist keine Zirkuseinlage. Sissi, nicht zu hoch. Sei vorsichtig, Sissi. Ah! Oh mein Gott, wenn sie da herunterfällt. Sie wird sich das Genick brechen. Sissi, hör auf, sofort. Lenkt sie nicht um, sonst fällt sie. Es ist Liebe. Per Dio. Wohin gehst du, schwarzer Prinz? Warum bleibst du nicht hier? Ich hab mich in deinen Armen wohlgefühlt. Ich spürte eine Sehnsucht, mich von allem zu befreien. Wie ein schwarzer Vogel, stolz und allein. Ja, ich weiß, du bist der Tod und alle fürchten dich. Sie fantasiert. Doch ich denke an dich, was immer ich auch tue. Sie redet wie ihr Vater. Träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind. Sie fiebert. Niemand versteht mich so wie du. Ist schon gut, Sissi. Leg dich jetzt erst einmal ins Bett. Leonard, schicken Sie nach dem Doktor.